Der richtige Zeitpunkt. Der Beruf bringt zeitliche Einschränkungen mit sich, sodass für den Sport ja leider meist nur in der Freizeit Platz ist. Das bedeutet für die meisten von uns, dass wir wochentags in den frühen Morgenstunden oder am Abend aktiv werden können. Wie gut, dass diese Situation prima zu den Forderungen einer sinnvollen Bewegung im Biorhythmus passt. Denn ein körperliches Training ist gerade dann besonders effektiv, wenn es zum richtigen Zeitpunkt stattfindet. Das heißt, wenn es auf den menschlichen Biorhythmus abgestimmt ist. Das heißt also, nicht nur was die Zeiten fürs Essen angeht, auch in puncto Bewegung gibt es einige Zeitfenster, in denen ein Training optimale Effekte fürs Abnehmen bringt. Wer morgens vor dem Frühstück mit besonders moderatem Ausdauertraining aktiv wird, verlängert damit die nächtliche Fettverbrennungsphase noch ein wenig. Wichtig ist dabei, dass Sie auf jeden Fall im aeroben Bereich bleiben und keinesfalls übertreiben. Wer abends vor dem Essen walkt oder läuft, ideal sind 30 bis 45 Minuten, oder sein Krafttraining durchführt, profitiert besonders von der Nachverbrennungsphase, verstärkt die Ausschüttung des Wachstumshormons und steigert so die nächtliche Fettverbrennungsphase. Und noch eine gute Nachricht. Sobald Sie mit dem Abnehmen angefangen haben, sollten Sie sich unbedingt daran erinnern, dass die Zahl auf der Waage nicht besonders aussagekräftig ist. Wenn Sie mit dem Training Ihre Muskulatur auf- und Ihr Fett abbauen, beziehungsweise im Begriff sind, es zu tun, ändert sich auf der Waage möglicherweise nicht viel. Aber Sie merken es an Ihrem Körpergefühl und an locker sitzender Kleidung, dass Sie schlanker werden. Also vertrauen Sie lieber diesen Anzeichen oder dem Maßband für den Bauchumfang als den vermeintlich aussagekräftigen Zahlen. So. Schuhe an und los. Sie hörten? Schlank im Schlaf. Von Detlef Pape, Rudolf Schwarz, Elmar Trunz-Carlisi und Helmut Gillissen. Eine Hörbuchproduktion des Hoffmann und Campe Verlags 2007. Als Buch erschienen im Gräfe und Unser Verlag 2006.